Kapitel 1 Ankunft der Gäste. Angemeldete Gäste empfangen. A1 Hören Sie und sprechen Sie nach. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Guten Tag. Mein Name ist Hertel. Moment bitte. Wie ist Ihr Name? Hertel. Herr und Frau Hertel, herzlich willkommen im Hotel Excelsior. Und wie heißt du? Karen.